Das sind die aktuellen Themen. Stadtmeisterschaft im Dart, Unglücksfall in Eisdrup bestätigt und Fernduell um Tabellenführung. Radio Mittelweser. Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. Im Studio für Sie ist Philipp Moritz. Guten Morgen. Heute findet eine öffentliche Sitzung des Ausschusses für die Stadtentwicklung im Vitebszimmer Marktplatz 1 statt. Beginn ist um 17 Uhr. Auf der Tagesordnung steht unter anderem der Bebauungsplan Die Musriede. Eine Einwohnerfragestunde wird ebenfalls stattfinden. In Langdamm wird am Samstag die 28. Nienburger Stadtmeisterschaft im Dart ausgetragen. Organisiert wird dieses wieder vom dortigen Dart Club. Für das Einzelturnier können sich noch Teilnehmer anmelden. Einzelheiten erläutert Organisator Leander Bachanski. Die Stadtmeisterschaft ist ein Einzelturnier, also da ist jeder auf sich selber angewiesen, kein Teamwettbewerb. Das wird zum 28. Mal schon ausgetragen. Früher haben es die Red Lions in Nienburg gemacht, wir haben es dann übernommen. Und ja, da kommt die niedersächsische Spitze zu uns zum Spielen, auch aus dem Bremer Bereich, teilweise Top-Leute. Und das ist ganz gut. Allerdings ist das auch für Anfänger gut, weil man dort auch eine sogenannte Loser-Runde spielt. Da kann jemand, der vorher in der ersten Runde ausscheidet, über eine Nebenrunde noch wieder ins Hauptfeld reinkommen. Die Ermittlungen zum Gebäudebrand am frühen Morgen des Himmelfahrtstages am 5. Mai, bei dem der Eigentümer ums Leben kam, haben nunmehr den angenommenen Unglücksfall bestätigt. Demnach muss der später Verstorbene durch die Rauchentwicklung auf das Feuer aufmerksam geworden sein. Er zog sich eine Rauchgasvergiftung zu, wurde ohnmächtig und verstarb wenig später in den Flammen. Der Schaden wird auf über 200.000 Euro geschätzt. Die Brandursache bleibt weiterhin unklar. Wir kommen zum Sport mit Philipp Kessler. In der Fußball-Kreisliga werden in dieser Woche die letzten Nachholspiele ausgetragen. Heute Abend kommt es zum Fernduell beider Titelfavoriten Herbstmeister und Spitzenreiter Mönchehagen-Muss nach Stöckse. Für den VfL um Spieler Stojans Naunov geht es nur um 3 Punkte. 1-0 reicht für uns. Wir müssen 1-0 gewinnen und dann das für uns reicht. Die 3 Punkte sind ganz wichtig. Wenn wir da gewinnen, dann sind wir einen Schritt schon von unserem Aufstieg. Verfolger Eisdrup spielt an der Musriede und trifft dort auf den ASC Nienburg. Die Nienburger sind momentan Achter und schwer auszumachen, so TSV-Trainer Thorsten Klein. Ja, der ASC hat zum Ende der Hinserie einen guten Lauf gehabt, konnte den nicht wirklich mit rübernehmen ins neue Jahr. Durchwachsene Ergebnisse ist ein bisschen Wundertüte. Wir sind jedenfalls heiß und freuen uns auf das Spiel in der Musriede. Anstoß beider Partien ist heute um 19 Uhr. Soweit das Neueste aus unserer Lokalredaktion.